Wenn sie Brust schwimmt, ist das schön. Dann kann ich in ihr Zentrum sehen. Nicht, dass die Brust das Schöne wäre. Ich schwimm ihr einfach hinterher. Funkenstaub fließt aus der Mitte. Ein Feuerwerk springt aus dem Schritt. Feuer und Wasser kommt nicht zusammen. Kann man nicht binden, sind nicht verwandt. In Funken versunken steh ich in Flammen. Und bin im Wasser verbrannt. Im Wasser verbrannt. Wenn sie nackt schwimmt, ist das schön. Dann will ich sie von hinten sehen. Nicht, dass die Brüste reizvoll wären. Die Beine öffnen sich wie Scheren. Dann leuchtet heiß aus dem Versteck die Flamme aus dem Schenkeleck. Ja, sie schwimmt vorbei, bemerkt mich nicht. Ich bin ihr Schatten, sie steht im Licht. Da ist keine Hoffnung und keine Zuversicht. Und Wasser kommt nicht zusammen. Kann man nicht binden, sind nicht verwandt. In Funken versunken steh ich in Flammen. Und bin im Wasser verbrannt. Im Wasser. Sie fest mit nassen Händen, glatt wie ein Fisch und kalt wie Eis. Sie wird sich nicht an mich verschwenden.